Zum 19. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas stellten das brasilianische Juche-Ideologie-Studienzentrum und das brasilianische Komitee für Solidarität mit der TVJK Sonderbeiträge ins Internet. In den Beiträgen wurde der Genosse Kim Jong-il gewürdigt, der die Partei der Arbeit Koreas zur Partei von Genossen Kim Il-sung mit seinem konsequenten ideologischen und Führungssystem, dem mächtigen Stab für die Songun-Revolution und der mütterlichen Partei, die den Volksmassen dient, verstärkt und entwickelt hatte.